Hallo und willkommen zum offiziellen Sendestart bzw. Eröffnung der Super Sommersonne Spezial und gleichzeitigem Startschuss in den Sommer 2009. Als Einleitung am Mikrofon Manuel Knabitsch. Ja, was erwartet uns allen heute bei der ersten Sendung zum Sendestart des Groß-Events? Auf alle Fälle viel Musik, unter anderem mit Fresh Body Shop, Ryan Smith und Kelly Allen. Ja, weiters geben wir euch, liebe Zuhörer, natürlich beste Informationen über all das Vorhaben bis Ende Sommer euch mit auf den Weg. Und zu guter Letzt geben wir natürlich auch eure Grüße und eventuelle Geburtstagswünsche etc. durch. Wie immer, ein vielfältiges Programm wartet auf euch, knapp eine Stunde lang mit GEMA-freier Musik geschmückt und viel interessante Themen über die Sendungsserie, die euch den ganzen Sommer begleiten wird. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir viel Spaß und gute Unterhaltung. Das gesamte Partystation-Projektteam. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Jürgen Lukaser von Radio Freie Welle. Der Countdown zum heißesten Event mit GEMA-freier Musik ist auch bei uns bei Radio Freie Welle gefallen. Der eben gehörte Titel stammt von dem Album Blue Box Sampler Volume 2 von Sergeant Woodrose mit Marlboro Man. Wie schon am Anfang angekündigt wurde, gibt es heute bei der ersten Sendung mit dem Titel Die Eröffnung nicht nur GEMA-freie Musik zu hören, sondern auch viele Informationen über die Sendungen, die euch den ganzen Sommer lang in den Radios begleiten wird. Als Einstieg haben wir auch schon das erste Interview mit Manuel Knabitsch vorbereitet, der einerseits mit der Entwicklung der Sampler zu tun hat und andererseits mit dem Konzept allgemein. Aber hören wir mal rein. Wie schaut denn eigentlich das Musikkonzept der Super Sommer Sonne Spezial für den Sommer 2009 aus? Wir, Robert Binert von Freihoch 2 im Freien Radio Kassel, kurz FRK, und ich präsentieren während der Auftaktserie ein attraktives Programm mit internationalen Acts der freien Musikszene. Das Live-Programm wird ja grundsätzlich vorproduziert und den eingetragenen und einzelnen freien Web-, Radio- oder Rundfunkstationen vorpräsentiert, sodass auch jede einzelne Station eben die Möglichkeit hat, seine eigenen Jingles einzubinden und eine eigene feste Sendungszeit für ihre Zuhörer zu fixieren. Ab wann beginnt die Auftaktsendung und wie wird die Sendung zum Zuhörer übermittelt? Die Auftaktsendung findet oder fand ja eigentlich schon am 29. März 2009 statt. In dieser ersten Sendungsserie vermitteln alle eingetragenen freien Web-, Radio- oder Rundfunkstationen dem Publikum ihre Eindrücke und Vorhaben sowie natürlich die Sendezeiten der Supersommersonne Spezial, das eben den Zuhörer durch den ganzen Sommer begleitet. Gibt es bestimmte Merkmale, die die Sendungen auszeichnen? Ja, also ein Merkmal wird sicherlich die Berücksichtigung neuer, junger DJs oder Musikproduzenten sein, die sich eben mit GEMA freier Musik beschäftigen und ihre Musik eben dem Zuhörer aus aller Welt kostenfrei zum Download anbietet. Ja. Im Anschluss an die Serie, das gegen Ende Oktober scheint, bemüht sich natürlich unser Gründer Robert Binert um eine Best-of-Serie bzw. Sendung mit den besten Stars und Hits, die mit dem Sommer harmonieren. Ja, und insgesamt werden wieder einige freie Webradios oder Rundfunkstationen zum Einsatz kommen, die in Österreich, Deutschland und in der Schweiz wie auch immer vertreten sind und diese Sendung veröffentlichen werden. Somit ist dies wohl die größte GEMA-freie Musiksendung, die je in Radio, wirklich in freien Radiostationen veröffentlicht wurde. Und ich denke, das ist wirklich ein tolles Merkmal der Serie. Manuel, ich danke dir für das tolle Interview und hoffe auf weiterhin tolle Zusammenarbeit. Dankeschön. Danke auch und alles Gute und viele Grüße an alle Zuhörer da draußen. Weiter geht's in unserem Programm mit zwei tollen Titeln. Am Start Kelly Allen mit Got To Go und danach gibt's für euch Feel It von Regeneration. Viel Spaß! Oh, stay focused on what this life really means. People, come on, stay focused, learn from your feelings. Because today we got lots of technology, the human information increasing rapidly, but beside the technical terms and knowledge, go forget, forget about this, yeah, word that makes you sad. Go forget, forget about the knowledge that you have. Go forget everything, forget everything. Forget, forget about the war in your head. Go forget, forget about this world that makes you sad. Go forget, forget about the knowledge you have. Go forget everything, forget everything. To get back your feeling, get back to your feeling. Çocukluk duygularımı, back to your feeling. Back to your feeling. I wanna feel it. This is my life, I wanna feel it. I live it only one time, I wanna feel it. This is my life, I wanna feel it. Then I wanna chance, feel, live right. I wanna use it, not use it. I won't forget all of it. What you take are the chances of this. My life, I won't quit. I wanna use it, not use it. I wanna live my life glad and not like in the way, not with a cage in my hand. Georgia sun shines in everyone. Zion train comes again in everyone. Shines Georgia sun. Get back to your feeling. Tüm çocukluk duygularımı. Back to your feeling. Bacı ve kardeş sevgimi. Back to your feeling. Tertemiz niyetlerim. Back to your feeling. I wanna feel it. This is my life, I wanna feel it. I live it only one time, I wanna feel it. This is my life, I wanna feel it. Oh, yeah. I wanna dance, feel, live right. Oh, yeah. So give me back my life, give me back my feeling. Give me back my love, give me back my dreaming. Give me back my life, give me back my feeling. Give me back my love and give me space and time to feel alive. Wenn du erst eingeschalten hast, aktuell läuft die Super Sommer Sonne Spezial 2009. Teil 1, die Eröffnung. Das Partystation Projektteam präsentiert heute die Super Sommer Sonne Spezialserie für das Jahr 2009. Das Projektteam besteht ja aus sehr vielen Stationen. Heute am Start der Sendung möchte ich die kurz vorstellen. Unter anderem mit dabei sind Müpfe Radio Projekt, das freie Webradio für Bund Naturschutz Miesbach, Partystation Radio Projekt, ein freies Webradioprojekt zur Gemeinschaft für freie Menschen. Freies Radio Kassel. Das Freie Radio Kassel, kurz FRK, ist ein lokaler Hörfunksender aus Kassel in Nordhessen. Freihoch 2, das freie Magazin für freie Musik im Freien Radio Kassel, das wöchentlich jeden Dienstag freie Musik präsentiert. Enjoy Radio 88,2 FM. Enjoy Radio ist eine mit der Lizenz für den Betrieb eines Schulungsradios ausgestattetes terrestrisches Radio in Deutschlandsberg in Österreich. Und zu guter Letzt mein eigenes Webradio, Radio Freie Welle. Hier findet ihr eine Community, Blog, freien Music-Download, Gamesportal und viele Infos über freie Musik. Stopp, stopp, stopp, Robert, nicht zu vergessen sind ja jetzt schon die neu eingetragenen freien Webradio-Rundfunkstationen. Und zwar wären das Pirate Radio aus der Schweiz, also grundsätzlich ein Schweizer Internetradio, das nur freie Musik unter Public Domain Creative Commons oder vergleichbaren Lizenzen spielt. Und ganz, ganz neu Radio Theater Spaß. Das typische Theater mit dem gewissen Extra einer Theaterstruktur mit tollem Musikprogramm inbegriffen. Schaut's vorbei auf unserer Homepage, da erfahrt ihr Näheres über all unsere Partner und Freunde. Dankeschön, Robert, du darfst weitermachen. Für weitere Informationen möchte ich euch auf die offizielle Homepage zur Sendungsserie verweisen. Diese findet ihr unter sss.com. partystation-radio.net oder auch zu finden unter www.freie-welle.net, bei www.freihoch2.de sowie bei unseren Partnern. Weiter geht es jetzt mit etwas Musik für euch. Zu Beginn gibt es einen Rockklassiker von Miss Daisy Black mit dem Titel Le Dernier Mot. Danach folgt ein etwas nachdenklicherer Song von Ryan Smith mit Following the Ambulance Home. Und zu guter Dritt ein toller Bob-Song von Fresh Body Shop mit Mr. Vital. Viel Spaß und gute Unterhaltung. I wonder if it's mine. ambulance home. I wonder if they're saving a life. As I follow the ambulance home, I wonder if they're saving a life. As I follow the ambulance home, I wonder if they're saving a life. As I follow the ambulance home, I wonder if they're saving a life. And I wonder if it's mine. I wonder if it's mine. Nun sind wir auch schon beinahe am Ende des Teil 1 der Super Sommersonne Spezial mit dem Titel Die Eröffnung angelangt. Eine Frage steht natürlich noch offen. Wann ist der nächste Veröffentlichungstermin des zweiten Teils der Serie? Laut der offiziellen Homepage unter sss.partystation-radio.net ist und wird das Release des Teil 2 am 28. April 2009 veröffentlicht. Also auch hier wieder nicht vergessen einzuschalten. Zum Abschluss gibt es noch einen tollen Blues von Hirnfurz mit König in meiner Stadt und einem Disco-Funk von Kiff On mit Jetset zu hören. Im Namen des ganzen Partystation-Projektteams, in meinem Namen von Radio Freie Welle sowie allen unseren Freunden und Partnern möchte ich mich recht herzlich bedanken für eure gespitzten Ohren an den Radios. Wir hoffen, ihr seid wieder live mit dabei, wenn es heißt Super Sommer Sonne Spezial Teil 2. Live am 28. April 2009. Jeden Morgen wach ich schweißgebadet auf. Ich merk sofort, ich bin schlecht drauf. Zieh die Schuhe an, geh aus dem Haus. Angestaute Aggressionen müssen raus. Nach was lieben Bello hab ich immer gehasst. Ich trete mit den Rippen, was mir gerade passt. So langsam merk ich, komm ich gut in Fahrt. Es wird ja bestimmt ein wunderschöner Tag. Scheiß auf, was die anderen von dir denken. Die ganze Pisse würde dir dann nie was schenken. Spielst du über Tun, darüber sei gelacht. Das Ganze hat dir dann bisher noch nie was gebracht. In meinen Augen bin ich der König in meiner Stadt. In meinen Augen bin ich der König in meiner Stadt. Ich bin ein echter Mann, ich bring die nächsten Dinger, die nächsten Scheibenwagen, zeig mein Stinkefinger zu fahren. Rechts rein, steigt aus sein Schwein. Ich brech im Sport, kann das lassen Bein. Zum Aufsteigen bleibt im Zweiten keine Zeit. Ich schlag ihm mit der Tür die Fresse breit. Ich setz mich in die Karre, Mann, das glaub ich dann. So langsam merk ich selber, was ich so alles kann. Scheiß auf, was die anderen von mir denken. Die ganze Pizza würde dir doch nie was schenken. Spiel's für den Tun, darüber sei gelacht. Das Ganze hat ihn aber bisher noch nie was gebracht. In meinen Augen bin ich der König in meiner Stadt. In meinen Augen bin ich der König in meiner Stadt. Ich wache morgens auf, die Welt ist schlecht und grau. Ich weiß genau, ich brauch ne Frau. Die Bettina vom Aldi hat's mir angetan. Ich werde bei ihr dicken Braten fahren. Ich hab Körper aus Stahl, mein Hirn wie ein Pferd. Und alles in allem bin ich liebenswert. So langsam hab ich dann die Hoffnung noch auf ein wunderbares, warmes und feuchtes Loch. Scheiß auf, was die anderen von dir denken. Die ganze Pizza würden dir doch niemals schenken. Spießbürger tun doch lieber, sei gelacht. Das Ganze hat dir doch bisher noch nie was gebracht. In meinen Augen bin ich der König in meiner Stadt. In meinen Augen bin ich der König in meiner Stadt. We'll be right back. Ja, wir hoffen, ihr habt es genossen und hoffen natürlich, dass ihr mit dabei seid, wenn es heißt Teil 2 am 28. April 2009 live. Am Mikrofon Manuel Knabitsch, wir wünschen gute Unterhaltung und noch einen schönen Nachmittag oder Abend oder wie auch immer du gerade hier die Sendung mitbekommen hast. Dankeschön.